Kundgabe 6395. Empfangen durch Bertha Dodde am 8.11.1955. Gottes Wort gibt Licht. Klar und verständlich ist jedes Wort, das von oben kommt. Denn immer werde ich euch Menschen so ansprechen, dass ihr mich versteht. Ich will euch, die ihr in Unkenntnis auf Erden wandelt, zum Erkennen verhelfen. Ich will euch ein Licht anzünden, wo es noch dunkel ist, in euren Herzen. Und darum werdet ihr es auch begreifen, dass nicht das mein Wort sein kann, das euch nicht volles Verständnis gibt, das unklar und rätselhaft auf euch wirkt, dem ihr nichts entnehmen könnet, was euer Wissen vermehrt, was euch Licht gibt, wenngleich ihr euren Verstand gebrauchet, um zur Helligkeit zu gelangen. Wenn ich euch anspreche, so verfolge ich den Zweck, euch zu Wissenden zu machen, auf dass ihr auch mein Walten und Wirken verstehet, weil ich will, dass ihr mich recht erkennet, um mich auch lieben zu können. Gewinnet ihr aber nichts an Wissen, trotz gutem Willen und Verlangen nach Wahrheit, so sind es nicht meine Worte, die euch zugeleitet werden, und dann könnet ihr sie auch bedenkenlos verwerfen, als von dem ausgehend, der gegen das Licht ankämpft und euren Geist verdunkeln will. Ich hätte wahrlich keinen Gefallen daran, den Zustand der Unkenntnis, in dem ihr euch befindet, noch zu vertiefen. Zudem will ich das Herz eines Menschen berühren. Ich will, dass es mich und meine Liebe fühlt, was aber nur geschehen kann, wenn es mich versteht. Wenn meine Worte der Liebe es so berühren, dass es sich beglückt fühlt, wozu aber auch volles Verständnis dafür nötig ist. Also werde ich mich immer so verständlich äußern, nicht aber in geheimnisvollen Andeutungen oder unverständlichen Worten die Menschen ansprechen, die ich für mich gewinnen will. Ich muss dies ganz besonders betonen, um das Treiben meines Gegners zu beleuchten, der es meisterhaft versteht, Verwirrung anzurichten, und der darum in ähnlicher Weise hervortritt, indem er Menschen für sich reden lässet, die er gedanklich beeinflusst und die ihm allzu willig Gehör schenken und also Geistesgut verbreiten, das unwahr und unklar ist, aber von vielen Menschen nicht als wahrheitsfeindlich erkannt wird. Nehmet nur das an, was ihr versteht und was euch beglückt, wenn ihr guten Willens seid, und nach mir als eurem Vater von Ewigkeit und nach der Wahrheit verlangt. Denn dann offenbart sich auch der Vater mit Worten der Liebe, die euch helles Licht geben. Die Dunkelheit auf der Erde ist so groß, dass ich wahrlich sie nicht noch vertiefen werde, sondern überall ein Licht anzünde, wo es verlangt wird. Und darum solltet ihr alles euch Gebotene immer nur daraufhin prüfen, ob es euch Licht schenkt. Denn die Wahrheit aus mir, mein Wort, ist mein göttliches Liebelicht, das immer hell leuchten wird und jedem Menschen verständlich ist, der erleuchtet werden will. Wem das Wahrheitsverlangen mangelt, der berauscht sich an schönen Worten, deren Sinn ihm aber unklar ist, weil sie keinen tiefen Sinn enthalten. Und diese sind darum nicht so gefährdet, weil es ihnen gleichgültig ist, ob ihnen reine Wahrheit geboten wird. Den Wahrheitsverlangenden aber gebe ich diese Warnung und Aufklärung, und ihre Herzen werden auch instinktiv ablehnen, eben weil es ihnen nicht verständlich ist. Zwar wird auch mein Wort auf Unverständnis stoßen, doch immer nur bei denen, die auch kein Verlangen nach Wahrheit empfinden, die mir noch fernstehen, die keine Liebe in sich haben und darum nicht erkennen können. Doch diese wird mein Gegner auch wenig beeinflussen wollen mit seinem Lügenwerk. Dagegen wird er stets versuchen, Finsternis hineinzutragen in Städten des Lichtes, weil er ankämpft gegen das Licht, solange er noch wirken kann. Und besonders in der Zeit des Endes wird er alles tun, was ihm Erfolg verspricht. Das Licht aber wird auch diese Versuche und Pläne enthüllen. Das Licht wird siegen über die Dunkelheit. Die Wahrheit wird erkannt werden von allen, die nach Licht verlangen. Amen.